Die Regierungsrhetorik gegen Flüchtlinge habe wenige Tage vor dem Referendum am 2. Oktober über ein Nein zur Aufnahme von Migranten ihren Höhepunkt erreicht, wie es in dem heute veröffentlichten Amnesty-Bericht heißt. Die Misshandlung von Flüchtlingen und labyrinthartige Asylverfahren seien ein zynischer Trick der ungarischen Regierung, um Asylbewerber von Ungarns militarisierter Grenze abzuschrecken. Hunderte von Flüchtlingen seien Opfer von körperlicher Misshandlung, illegaler Rückweisung an der Grenze oder illegalen Festnahmen geworden. Ungarischen Behörden ist es seit einer Gesetzesänderung vom Juni dieses Jahres gestattet, Asylbewerber innerhalb von 8 Kilometern vom Grenzzaun entfernt abzuschieben. Jeden Tag lässt Ungarn über die 2 einzigen Grenzübergänge insgesamt 30 Flüchtlinge in sogenannte Transitzonen passieren. Dort würden, so Amnesty, vor allem alleinreisende junge Männer wochenlang festgehalten. Ungarische Menschenrechtsorganisationen berichten seit langem von Misshandlungen von Flüchtlingen durch die Behörden. Migranten würden übereinstimmend von Schlägen, Tritten und Hundebissen berichten.